der beachtenswerte Worte spricht in seinem Lebensbekenntnis, also sprach Zarathustra. Meine Brüder im Kriege, ich liebe euch von Grund aus. Ich bin und war euresgleichen. Und ich bin auch euer bester Feind. So lasst mich denn euch die Wahrheit sagen. Und ich bringe jetzt nur ein paar Aphorismen aus dieser großen Ausführung, um uns nicht zu lange jetzt aufzuhalten, sondern auch dann zum Gespräch zu kommen. Euren Feind sollt ihr suchen. Euren Krieg sollt ihr führen. Und für eure Gedanken. Und wenn euer Gedanke unterliegt, so soll eure Redlichkeit darüber noch Triumph rufen. Euch rate ich nicht zur Arbeit, sondern zum Kampfe. Euch rate ich nicht zum Frieden, sondern zum Siege. Eure Arbeit sei ein Kampf, euer Friede sei ein Sieg. Der Krieg und der Mut haben mehr große Dinge getan, sagt dieser große Protester Nietzsche, als die nächsten Liebe. Der Krieg und der Mut haben mehr große Dinge getan als die nächsten Liebe. Nicht euer Mitleiden, sondern eure Tapferkeit rettete bisher die Verunglückten. Also wer vom Kriege etwas weiß, der weiß, dass tatsächlich unter dem größten Einsatz auch die größten Liebestaten getan worden sind. Wenn einer aus dem Graben herauskroch, um den vor dem Graben liegenden Verwundeten hereinzuholen, unter Einsatz seines Lebens. Man schmälere also nicht das, was geschehen ist, als eine Übung, möchte ich sagen, zu dem, was der Mensch werden soll. In Selbstüberwindung, in Hingabefähigkeit, in Opferkraft. Man schmähe das nicht, sondern sehe das als ein großes Erziehungsmittel der Geschichte an, so möchte ich meinen, dem man gegenüber Respekt erweisen muss, wenn man nicht zur Ehrfurcht fähig ist. Der Krieg und der Mut haben mehr große Dinge getan, könnte man auch sagen, als fromme Sprüche. Weil da jeder, auch der Einfachste, noch gefordert war, das aus sich herauszuholen, was er konnte, und in dieser Selbstüberwindung Werte zu entwickeln, die er vielleicht sonst nicht entwickelt hätte. Und insofern kann man tatsächlich den Krieg, manche haben gesagt, als Zuchtgut Gottes, man könnte es auch anders aussprechen, als Erziehungsmittel der Menschheitsevolution auffassen. Aber ebenso, wie wir ja nicht mehr uns als Männer miteinander balgen, um unsere Kräfte zu üben oder uns gegenseitig angreifen aus Übermut, sondern das als ein Knabenzeitalter hinter uns lassen, so sollte ja auch in der Evolution der Menschheit eine Einsicht gewonnen werden, dass einmal zurückgelegte Entwicklungsepochen, sei es der Biografie, der persönlichen oder der geschichtlichen, durch etwas anderes abgelöst werden müssen. Und um das zu verdeutlichen, auch im Hinblick auf das, was jetzt gegenwärtig geschieht und was Menschen zu erleiden haben in diesen Augenblicken, möchte ich zum Abschluss etwas zitieren aus Ernst Jünger, dem jetzt schon weit über 90-Jährigen, der ja einen großartigen Entwicklungsgang gemacht hat, vom Stoßtruppführer im Ersten Weltkrieg, der hat diese Stoßtrupptechnik sogar entwickelt, diese militärische Technik, also als junger Offizier bis zu dem weisen Philosophen, der geworden ist und der 1945 einen großartigen Appell an die europäischen Völker richtete, noch vor Ende des Krieges, unter uns weitergegeben, in Schreibmaschinen, Abzügen und Abschriften, wo er sagt, alte Vorstellung war es, dass man dann einen Krieg gewonnen hat, wenn das Land größer geworden ist. Heutige uns angemessene Vorstellung müsste die sein, dass wir alle miteinander den Krieg gewinnen, indem unser Land größer wird, nämlich indem wir uns zu einem größeren Vaterland der Vaterländer vereinigen, zu Europa. Das gedacht noch vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber auch ich muss das sagen, um auf diese Weise auch das, was er jetzt hier in den von mir zu zitierenden Worten sagt, nicht als eine Verherrlichung, sondern als eine Charakterisierung dessen zu bringen und zu werten, was jetzt gegenwärtig im modernen Krieg geschieht. Und das war der vorgestrige Krieg. Der vormalige, der erste Gang dieses großen Weltkrieges unseres Jahrhunderts. Und da erlebte er zum ersten Mal den Unterschied zu 1870, 71, dass ihm natürlich nur durch Tagebücher und andere mündliche Berichte bekannt geworden ist, da erlebte er zum ersten Mal, was da sich inzwischen entwickelt hatte. Über 3 Kilometer einer verwüsteten Landschaft hinweg, die kreuz und quer von starken Stellungen durchzogen war, wurde ein Ringkampf geführt mit Maschinengewehrstößen und Handgranatenwürfen und unter Artilleriewirbeln, die wie tödliche Geburtswehen die Erde erschütterten. Und wenn man heil herausgekommen war und Zeit zu überlegen fand, musste man staunen über die kühne Sicherheit und die straffe Beherrschung der Mittel, die hier an den Tag getreten waren. Und dann berichtet er über ein Trommelfeuer vor Verdun. Ich erinnere mich noch recht gut des plötzlichen, ganz spitz und blass gewordenen Gesichts des Leutnant V., als wir im September 1916 bei der Gouvernementsferme aus den Lastautomobilen stiegen und vor uns die rote Glut, wie aus einem brennenden Ozean am nächtlichen Himmel bis zu den Sternen aufzuschießen schien. Der Lärm, den wir schon weit, weit hinten wie den gleichmäßigen Gang einer ungeheuren Maschine vernommen hatten, wuchs riesenhaft auf, wie das Gebrüll eines Raubtieres, das ganze Provinzen zu verschlingen gedenkt. Da strich der glühheißende Atem des mechanischen Todes über uns hin. Und V, er bringt hier das nur die Anfangsbuchstaben dieses nicht weiter bekannt zu gebenden Kameraden, schrie mir stammelnd ins Ohr, seine Stimme klang fast wie die eines ratlosen Kindes. Ja, sollen wir denn da hinein? Doch kommen wir nie wieder heraus. Ja, freilich sollten wir da hinein. Dieses Millionenfeuerwerk stand nicht zu unserer Belustigung am Horizont. Uns schien es damals kaum geringer, als ob wir uns kopfüber in einen speienden Krater oder in einen flammenden Hochofen stürzen sollten. Und er hatte recht prophezeit. Er kam auch nie wieder heraus. Es kamen überhaupt nur sehr wenige, nur ein kleiner Bruchteil von denen, die angetreten waren, wieder heraus. Und dann schildert er ein Trommelfeuer. In diesem Hohlweg, der einsam und gottverlassen mitten in einer grauenvollen Landschaft liegt, sieht es sehr seltsam aus. Sein Grund ist wie durch tiefgehende Pflüge aufgebrochen, die kreuz und quer durch die Erde gegangen sind. Es hat eine Zeit gegeben, wo in ihm ein tiefer Trichter an den anderen grenzte, aber immer neue Einschläge von Granaten haben den Boden zuletzt so locker und mürbe gemacht, dass sich kein Trichter mehr in ihm halten kann. Er ist von einem Gewirr von Gegenständen bedeckt, als ob man den Bestand eines Trödelgeschäftes durch die Fenster auf die Straße geschleudert hätte. Blechbüchsen, Tornister, Kochgeschirre, Waffen, Blindgänger, Helme, alles liegt wirr durcheinander gestreut. Zwar habe ich die blitzenden Sachen in der Nacht vergraben lassen, damit sie unsere Stellung im Schein der Sonne nicht verraten sollen, aber die Granaten haben sie längst wieder ausgebühlt. Sie haben auch die Toten wieder ans Licht gezerrt und treiben mit ihnen ihr Spiel, indem sie sie bald auf diese, bald auf jene Böschung werfen. In die westliche Böschung sind schmale, halb verschüttete Fuchslöcher geschacht, und aus ihnen sieht man zuweilen eine Reihe blasser Gesichterluken, die die scharfe Randlinie des Stahlhelms begrenzen. Diese Gesichter sind sehr sonderbar, fahl, schmutzig, übernächtig. 2 Tage genügten, um jede Spur von Fleisch aus ihnen herauszuschnitzen. Die Backenknochen springen scharf hervor und unter der Haut deuten sich die Umrisse des Nasenbeines an. Das gibt ihnen eine unangenehme Ähnlichkeit mit Totenköpfen, die noch durch die düsteren, tiefliegenden Augen gesteigert sind. Die Männer, denen diese Gesichter gehören, sind vollkommen untätig. Sie haben Zeit, jedes einzelne Signal der Flieger aufmerksam in sich aufzunehmen. Und dann schildert er eine unerhörte Angriffswelle von Bomben und Granaten und Artillerie und Fliegern. Und wie sie dem hilflos ausgesetzt sind. Hier kann man sich nur treiben lassen und formen unter dem Zugriff des Weltgeistes selbst. Hier wird Geschichte in ihrem Brennpunkt erlebt. Aber auch in der Weise, dass er untätig und ratlos hin und her wandert, planlos im Graben. Einmal treffe ich den Bataillonskommandeur. Wir gehen einander vorüber wie 2 Unbekannte, die sich auf einer Straße begegnen. Wie ich nach wenigen Augenblicken, er hat erst vorher mit ihm gesprochen über die ganzen Kampfhandlungen, wie ich nach wenigen Augenblicken wieder umkehre, springt mir sein Adjutant entgegen, packt mich am Hals und brüllt mir ins Ohr. Wo ist Leutnant von S? Der muss sofort das Bataillon übernehmen. Der Hauptmann ist eben gefallen. Gefallen? Wie ist denn das möglich? Plötzlich erinnere ich mich. Ich habe ihn doch noch vor 3 Sekunden gesehen. Nun, beenden wir diese Berichte damit, dass ich wiederum, um die Urteilsbildung über das, was gewesen ist, und wie man es anschauen muss als einen Durchgang durch ein Martyrium, durch eine Passion, um dieser Urteilsbildung zu einer eigenständigen Anschauung zu kommen. Und ich möchte einen, den man wirklich nicht verdächtigen kann, für den Krieg zu sprechen, der aber auch den Krieg als geschichtliches Phänomen gewertet hat, noch als letztes zu Gehör bringen, Rudolf Steiner, der für die Hinterbliebenen, und das sind wir im Grunde genommen ja alle, auch wenn wir keinen persönlich verloren haben, und Betroffene sind wir ebenfalls alle, ob nun ein amerikanischer Soldat oder ein Iraker fällt. Dafür rückblickend und rückwertend sagt und nicht jetzt richtungweisend für unser gegenwärtiges Verhalten, wo er über den Tod auf dem Schlachtfeld spricht und sagt, abgesehen von all dem, was man äußerlich bemerken kann, sind diese schicksalstragenden Ereignisse, im Ersten Weltkrieg gesprochen, eine Warnungstafel, eine Warnung davor, bei dem zu bleiben, was die letzten Jahrhunderte an Materialismus in die Menschheit heraufgetragen haben. Eine Warnung zur Umkehr in Bezug auf den Entwicklungsweg der Menschheit. Zwar war der Krieg ein ungeheurer Lehrmeister, stellt er sich nicht dem Materialismus gewaltig entgegen? Was hat sich dann alles in einer Woche vollzogen? Welche Summe von Bekämpfung des Egoismus? Welche Summe von Aufopferungsfähigkeit von Menschenliebe ist da entstanden? Ich habe es eben geschildert. Aber dasjenige, was an Blut und Tod durchgemacht wird, sollte so empfunden werden, als ob es von den Göttern auf die Erde hereingeschickt wäre, auf dass es uns lehre, wie notwendig die Weiterentwicklung der Menschheit ist. Es ist zum Beispiel wirklich bejammernswert, wenn wir diesen Zeiten erleben, dass Leute Vorträge halten, auch Artikel schreiben, denen sie sagen, wenn sie nur bald wiederum kommen möge, die Zeit, wo wiederum der freie Verkehr der Völker so stattfindet, wie er früher stattgefunden hat, sonst könnten die Deutschen in den Wahn verfallen, zur Metaphysik von Fichte und Hegel wieder zurückzukommen, wieder metaphysische, wir können auch Fichte sagen, religiöse Triebe zu entwickeln. Und die Seelen derer, die sich zum Opfer gebracht haben oder aufgeopfert wurden, bedürfen unserer liebenden Teilnahme und des Ehrengedenkens der Verstorbenen und der nachfolgenden Generationen. Und er fordert in diesem Zusammenhang auf, dass man nicht nur ein Verhältnis zu seinem eigenen Leben in Überwindung des gegenwärtigen philosophischen Materialismus oder des Denkens in kausalen Zusammenhängen, ich brauche das Öl und darum muss ich Krieg führen, ganz einfach gesagt, sondern in einem größeren Zusammenhang als eine Sinngebung zu einer gemeinsamen Reifung, Entwicklung und vollkommeneren Gestaltung des Menschenbildes ansieht. Und auch ein Verhältnis gewinnt zu denjenigen, die eben ihr Leben dahin geben mussten, oder es auch freiwillig dahin gegeben haben und deren unausgelebte Kräfte ja auch als weiterwirkend vorstellbar sind. Und er erwartet daher, dass aus diesem ganzen Elend, das bereits schon im ersten Waffengang dieses Jahrhundertkrieges, der nun doch wieder kein Ende gefunden zu haben scheint, dass aus diesem Erleben hervorgeht der Wille zur Geistlichkeit, der Wille zur Einkehr, der Wille zur Besinnung, der Wille vor allen Dingen auch zur Anerkennung dessen, was uns führt. Und das sind nicht nur wir selbst, sondern das sind auch die geistigen Kräfte, die wir in unserem eigenen Leben erst fühlen und mehr erkennen lernen können. Und das ist der gemeinsame Wille dazu, dass wir diese Schule, diese Erziehung, diese bitterste Erziehung der Menschheitsgeschichte, den Krieg, überwinden und die menschliche Fantasie entwickeln, Gegensätze auf eine andere Weise auszutragen, mit Hilfe des Geistes, mit Hilfe der Vernunft und auf dem Hintergrunde dessen, was wir werden sollen, auf dem Hintergrunde des Menschseins und der Menschlichkeit. Und einem solchen Maßstab gegenüber ist alles das, was jetzt gegenwärtig geschieht, in keiner Weise verantwortbar. So darf ich vielleicht persönlich als Bekenntnis es in diesen letzten Sätzen aussprechen. Aber Ihnen soll es freigestellt sein, selbstverständlich, dass wir dann miteinander darüber ins Gespräch kommen und es daraus zu der einen oder anderen Entscheidung kommt, zur Resignation. Man kann ja doch nichts anderes machen. Das muss man alles hinnehmen, das muss man alles durchstehen. Oder zu der Entscheidung kommt, den Krieg in unseren Herzen, in unseren Gedanken und auch in unsere Völkerfamilie, Menschheit genannt, ein für alle Mal zu ächten als eine überwundene Stufe der Menschheitsentwicklung.